mir, was weißt du von Loyalität? Zu seinen Freunden zu stehen, nix du Pisser, gehst immer weiter gebeut deinem Weg. Du legst deine Brüder aufs Kreuz, nur für Bräute und Fame. Hol mir Beute im Game, guck, der Deutsche bleibt straight für seine Freunde, seine Leute, seine Meute. Keiner heuchelt, alles echte Jungs, sie würden mich niemals enttäuschen. Und falls doch, hab ich auch gelernt, wie man verzeiht. Durch die Verse, die ich schreib, hab ich mein Herz wieder befreit. Bin am Mic tight, du hast scheiß Rhymes, du bleibst klein. Ob ich irgendwann aufgeben werde? Auf kein Nein. Ich mein, ich bin eins, wenn ich rein, fühl mich dabei frei. Ich soll für die Schule lernen, doch bin lieber am Mic. Mein Traum ist es, oben zu sein. Stage time, verdammt, ich leb den Shit so wie Eminem in 8 Mile. Mir geht es nicht nur darum, wer bei mir ist bei Hektik. Nein, mir geht es vielmehr darum, wer auch wirklich echt ist. Denn zu viele sind nicht real. Sind nicht real. Zu viele spielen nur ein Spiel. Spiel ein Spiel. Zu viele haben mehrere Gesichter. Zu viele wollen gegen dich aussagen beim Richter. Denn zu viele sind nicht real. Sind nicht real. Zu viele spielen nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Zu viele haben mehrere Gesichter. Zu viele wollen gegen dich aussagen beim Richter. Denn zu viele sind nicht real. Sind nicht real. Zu viele spielen nur ein Spiel. Spiel ein Spiel. Zu viele haben mehrere Gesichter. Zu viele wollen gegen dich aussagen beim Richter. Denn zu viele sind nicht real. Sind nicht real. Zu viele spielen nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Zu viele haben mehrere Gesichter. Zu viele wollen gegen dich aussagen beim Richter. Immer da für meine Jungs, immer da für meine Hood. Lege für sie meine Hand ins Feuer. Bin immer für dich da, hast du mein Paranoia. Denn ich scheiß dich auf Werte und zeige Mitgefühl. Bei jedem Schmerz, den du hattest, hab ich mitgefühlt. Es tut mir weh, wenn ich sehe und merke, dass mein Bruder einen falschen Weg einschlägt. Doch ich bin immer für dich da, immer wenn du mich brauchst. Scheiß auf andere, Mann, nur mit zwei nehme alles in Kauf. Hauptsache dir geht es gut und du kommst von den Leuten weg. Ich weiß, du schaffst es, Bruder, und du enttäuschst mich nicht. Bleib immer ehrlich zu den Leuten, die mir was bedeuten. Denn ich hasse Heucheln und Leute, die vertäuschen, als wären sie Freunde, doch nicht mehr mit mir. Nein, ihr Ficker, sucht euch einen neuen. Ha! Denn zu viele sind nicht real. Sind nicht real. Zu viele spielen nur ein Spiel. Spiel ein Spiel. Zu viele haben mehrere Gesichter. Zu viele wollen gegen dich aussagen beim Richter. Denn zu viele sind nicht real. Sind nicht real. Zu viele spielen nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Zu viele haben mehrere Gesichter. Zu viele wollen gegen dich aussagen beim Richter. Denn zu viele sind nicht real. Sind nicht real. Zu viele spielen nur ein Spiel. Spiel ein Spiel. Zu viele haben mehrere Gesichter. Zu viele wollen gegen dich aussagen beim Richter. Denn zu viele sind nicht real. Sind nicht real. Zu viele spielen nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Zu viele haben mehrere Gesichter. Zu viele wollen gegen dich aussagen beim Richter.